Aus Anlass des 40. Jahrestages des Besuchs von Präsidenten Kim Il-sung im Bezirk Süd-Hamgyong und des 10. Jahrestages des Besuchs von Genossen Kim Jong-il in diesem Bezirk gab es im Großtheater Hamhung eine Gedenkveranstaltung. Daran beteiligten sich die Funktionäre der Partei, Markt- und Wirtschaftsorgane und Massenorganisationen sowie die Werktätigen im Bezirk. Der Referent erwähnte, dass Präsident Kim Il-sung im November zu C65 1976 und Genosse Kim Jong-il im November zu C95 2006 den Bezirk Süd-Hamgyong besucht hatten. Er betonte, ihre historischen Vorortanleitungen seien ein epochemarkender Anlass zur Entwicklung der Parteiarbeit und der Wirtschaft, der Kultur und des Bildungswesens und zur Verbesserung des Volkslebens im Bezirk sowie ein ermutigendes Banner gewesen, das die Funktionäre und Werktätigen dazu aufgerüttelt habe, mit starker Geisteskraft großen Aufschwung und Erneuerung herbeizuführen. In der Vergangenheit seien auf allen Gebieten große Erfolge erzielt worden.